Draußen in der Prärie fanden wir eine kleine vereinzelte Buschinsel mit einer Vertiefung, auf deren Grund wir ein kleines Feuer anzünden konnten, dessen Schein nicht hinaus auf die Prärie drang. Die beiden Gefangenen wurden stark gefesselt abseits gelegt. Ich sah, wie Winnetou das Pferd des gefangenen Osagen-Häuptlings mit Kennerblicken abschätzte. Und hier, meine lieben Freunde, kann ich euch wieder einmal ein Beispiel von der geistigen Übereinstimmung zwischen meinem roten Bruder und mir geben. Winnetou stand auf, ging zu dem Tier hin und holte aus den Satteltaschen alles heraus, was sie enthielten. Dann steckte er einige Stücke Fleisch hinein, warf seine Silberbüchse über und wandte sich mit der Frage an mich. Was sagt mein Bruder Charlie zu diesem Hengst? Ja, seine Lunge ist gesund. Ein vorzügliches Tier. Es wird dich schnell hin und wieder zurückbringen, Winnetou. Du weißt, wohin ich will? Ja, und du hast recht, mein lieber Bruder. Fenners Farm muss von den Osagen gewarnt werden. Ich dachte auch schon daran. Dein Ilchi mag für den Ritt nach Colorado inzwischen unter unserer Obhut Kräfte sammeln. Ehe morgen die Sonne untergeht, wirst du wieder bei uns sein. Hau! Meine Brüder leben wohl! Viel Mach Blut, Häuptling! Der Apache schwang sich in den Sattel und galoppierte davon. Er übernahm eine schwierige Aufgabe. Allein das feindliche Gebiet zweimal zu durchqueren. Nach seiner glücklichen Rückkehr würden wir den Sammelplatz der Osagen am Regenwasser aufsuchen müssen, um deren Absichten zu erkunden. Wir anderen hatten nun Zeit, uns bis zum nächsten Abend ordentlich auszuruhen. Diese Gelegenheit nutzten wir natürlich aus. Als Winnetou dann wieder bei uns eintraf, war er gegen 20 Stunden unterwegs gewesen, hatte keinen Augenblick geschlafen und sah doch so frisch und munter aus wie immer. Auch der Dunkelbraune, den er geritten hatte, schien nicht überanstrengt zu sein. Ich beschloss, das Tier als einen Teil der Strafe für seinen Besitzer gegen das Pferd des Detektivs Tresco einzutauschen. Winnetou sprang ab, nickte uns grüßend zu und setzte sich neben mich. Sein Blick sagte mir, dass Fenner Bescheid wusste, der dann auch gewiss die anderen bedrohten Farmer warnen würde. Unseren drei Begleitern war allerdings anzusehen, wie enttäuscht sie waren, dass der Häuptling gar nichts erzählte. Der saß noch keine 5 Minuten neben mir, so fragte er, »Meine Brüder haben gut ausgeruht. Sind Sie bereit, jetzt gleich zum Regenwasser aufzubrechen? Es liegt an unserem Wege.« »Ja, ich denke, es kann wieder weitergehen, nicht wahr, Langer?« »Ja, Dicker, sonst schlagen wir hier noch Wurzeln.« »Wir nehmen die Gefangenen bis an die Grenze von Colorado mit, müssen aber feststellen, wie es hinter uns mit den Osagen steht. Das wird mein Bruder zu erfahren suchen.« »Gut, wo treffen wir uns?« »Du kennst diesen Ort, den man in der Sprache der Weißen alte Frau nennt.« »Ja.« »Du wirst einen Umweg machen müssen.« Und auch Zeit zur Beobachtung der Osagen brauchen. Also werden wir dich und Hammerdell dort erwarten. Ich darf mit. Denkt mein Bruder, dass diese Begleitung nötig ist? Old Shatterhand wird sein Pferd nicht so weit mitnehmen können, wie er sich vorwagen muss. Hammerdell kann es bewachen. Gib mir mein Bruder Charlie recht. Ja, obwohl ich weiß, dass mehr deine Besorgnis um mich als die Notwendigkeit mir den Begleiter an die Seite stellt. Du errätst alle meine Gedanken. Hammerdell und ich versorgten uns für einen Tag mit Fleisch. Dann bestiegen wir unsere Tiere und verließen das Lager. Die Sonne sank, das Abendrot verglomm. Wir flogen im Galopp über die nicht mehr rollende, sondern tischebene Prärie. Einmal lief mein Rappe, ohne dass ich den Grund ersah, einen Bogen. Ich ließ ihm den Willen, denn wahrscheinlich war er einer Kolonie von Präriehunden zu nahe gekommen, die oft zu Hunderten beisammen waren und den Boden derart unterhöhlten, dass die Pferde leicht die Beine brechen konnten. Der Klang der Hufe war hart. Es gab kein Gras. Wir befanden uns nun schon im westlichen Teil des Staates Kansas, der kahler, trockener und weniger fruchtbar ist als der östliche. Unser Ziel, das Regenwasser, lag in einer ziemlich weiten, offenen Ebene, in der uns die Osagen kommen sehen mussten, wenn es uns nicht gelang, noch vor dem ersten Morgenlicht dort zu sein. Nach Mitternacht verschwanden die Sterne, der Himmel bezog sich mit dunklen Wolken, es bereitete sich ein Gewitter vor. Ein Umstand, der uns sehr zustatten kam, obwohl der dicke Hammerdall in Sorge war, ob wir bei dieser Dunkelheit das Ziel überhaupt finden würden. Nun, wir fanden es. Wir stiegen ab und ich übergab Hammerdall meine beiden Gewehre. Die beiden Pferde wurden veranlasst, sich niederzulegen. Wollen wir ein Zeichen verabreden, damit ihr mich auch sicher findet, Mr. Shatterhand? Habe ich das Waratu gefunden, so finde ich euch auch. Ihr seid ja dick genug. Och, jetzt macht ihr schlechte Witze. Nicht wahr, Lange? Ach so, Der ist ja gar nicht da. Na, bleibt sich gleich. Habe ich euch überhaupt schon den Namen Waratu erklärt? Regenwasser. Unter diesem Waratu müsst ihr euch eine mit Wasser gefüllte Vertiefung von vielleicht 50 Meter Durchmesser vorstellen. Rings von meist dicht zusammenstehenden Sträuchern umgeben, die aber noch einen breiten Streifen Sandboden einschlossen, auf dem über 200 Osagen Feuer angezündet hatten und mit Spannung 6 Kriegern zusahen, die soeben begonnen hatten, den Büffeltanz aufzuführen. Die Insmen mussten sich hier recht sicher fühlen. Sie hatten nicht einmal eine Wache bei den Pferden aufgestellt, unter denen ich einen edlen Rotschimmel entdeckte, dessen Mähne in Knoten geflochten war, wie ich es nur bei den Naini-Kumanschen gesehen hatte. Und da fiel mein Blick auf einen Indianer, dessen Gesicht nicht bemalt war. Er war an einem der wenigen vorhandenen Bäume festgebunden. Ihr könnt euch meine Freude vorstellen, als ich in ihm, den jungen Häuptling der Naini, unseren Freund Apanatschka erkannte. Was mochte ihn nach Kansas heraufgeführt haben? Ich musste ihn unbedingt befreien. Das konnte nicht schwer sein, da 2 Büsche hinter dem Baum standen, die mir gute Deckung gaben. Außerdem achtete jetzt keiner auf den Gefangenen, alle Augen waren auf die Tänzer gerichtet. Ich schob mich aus dem Gesträuch zurück, stand auf und eilte zu Hammerdell. Nun, Sir, wie steht's? Psst, leise und keine Fragen jetzt. Auf mit den Pferden. Steigt auf und kommt mit. Ist ja mächtig spannend hier. Hätte ich ja nicht gedacht.